im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute gibt es eine freie Themennacht bei uns. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Martin. Hallo Martin. Ja, hallo Jürgen. Wie? Guten Morgen auch zu deinen Zuhörern. Sehr nett. Wie alt bist du? Ich werde 57. 57. Sehr gut. Jo. So, Martin, über was reden wir? Thema Eurovision. Heute. Ach, ja, da gab es einen Riesenskandal heute. Ja. Facebook ist voll damit jetzt. Ja. Das war wirklich ein Zufall. Ich habe das nicht gesehen. Aber genau in dem Moment habe ich eingeschaltet, als der Sieger ja quasi von seinem Sieg zurückgetreten ist. Ja, schade. Hast du die ganze Show gesehen? Ja, wir haben die ganze Show gesehen. Ich frage mich aber nicht genau die Interpreten, die da aufgetreten sind, weil ich höre wenig Musik eigentlich. Ja. Aber diesen Andreas, den kannten wir noch aus The Voice of Germany. Genau, da war der bekannt. Und haben uns dann echt gedacht, mein Gott, der Junge hätte doch eigentlich verdient, weil der kann singen. Der kann wirklich toll singen, ja, das stimmt. Ne? Ja. Nur irgendwie das Erscheinungsbild von dem. Ich denke, deswegen ist er damals rausgeflohen. Haben eine Katze, die der gewonnen hatte eben. Wir haben so jäh geschrien, die Katze, die ist 20 Zentimeter in die Luft gesprungen. Man konnte für die Leute anrufen, ne? Ja, ja. Ja, hast du für ihn angerufen? Nein. Ich rufe für sowas überhaupt nie an. Okay, verstehe. Mach ich auch nicht. Du hast die ganze Show gesehen. Gab es während der Show, bei seiner Performance, gab es irgendeine Andeutung, dass der vielleicht zurückziehen würde, wollen, können? Nee, Jürgen, der hat gesungen wie immer, der konnte seine hohen Töne knallen, Wahnsinn. Und dann irgendwann so kurz vor Ende der Ausscheidung, der Anrufer hieß es dann, er hätte 40 Grad Fieber gehabt. Mhm. Ja gut, umso respektabler, dass er das so hingekriegt hat. Ja, aber wenn ich dann aber sage, ich trete am 23. Mai, das ist in 3 Monaten nicht mehr auf. Ja, das kann wegen ich Krankheit. Dann, hören's, wo bin ich? Ja. Dann brauche ich nie anzutreten. So sehe ich es nämlich auch. Ich war auch sehr irritiert und dachte, was ist denn jetzt los? Dann ja, meine Frau und ich, wir haben uns angeguckt, wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Ja, man fragt sich doch, warum tritt er dann überhaupt an? Warum? Ja, vor allen Dingen, der hat doch einen anderen den Platz weggenommen. Ja. Ne? Ja, genau. Es hätte jemand anders sich auch bewerben können und mitmachen, wenn er von Anfang an gesagt hätte, nein, ich trete da gar nicht auf. Ja. Mir ist es ein komplettes Rätsel. Wir haben in der Redaktion vorhin drüber gesprochen und schon gemutmaßt, ob das für eine ganz ausgebuffte PR-Strategie von ihm ist, um in aller Munde zu kommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, war ich noch hier am Computer, weil ich den neu installiert hatte und hatte unter anderem in YouTube nachgeguckt. Mhm. Hatte dann auch noch so Sachen von der Annemarie, die damals auch bei der DSDS war, was da alles abgelaufen ist. Ja, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr viele Fans verärgert von ihm. Ja, wir gucken uns den nicht mehr an. Effektiv nicht mehr. Bei mir ist der unten durch. Tut mir leid. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt irgendwas im Nachhinein noch raussickert, was der wirkliche Grund war. Er hat gesagt, er ist nur ein kleiner Musiker und er fühlt sich der Sache nicht gewachsen oder irgendwie sowas. Jürgen, der hat vorher, ist der aufgetreten, noch bevor der bei DSDS war, hatte der eine eigene Band. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange davor, aber DSDS ist auch schon 2 Jahre her und er singt immer noch. Wie fandest du die Reaktion von Barbara Schönenberger darauf? Ja, hast du das Gesicht von der nicht gesehen? Bitte? Ach so, du hast ja nur den Rest geguckt. Ich hab der ging auch die Kinnlade runter. Ja, aber sie hat es relativ schnell akzeptiert. Ich glaube, ich hätte als Moderator, ich will die Kollegen gar nicht groß kritisieren, aber ich hätte da ein bisschen mehr nachgehakt nach dem Motto, jetzt erklär uns mal bitte, was hier los ist. Warum machst du das? Er hat ja vorher gesagt gehabt, er hätte 40 Grad Fieber. Ja gut, aber deshalb kann er ja im Mai, wie du richtig sagst, auftreten. Ja, ja, klar. Ja. Klar, nur soll die Barbara jetzt mit ihm da auf der Bühne anfangen zu diskutieren? Ja, das ja, eine Stunde. Ja, du hast recht. Du hast recht. Also so. Geht nicht. Ne? Ja, und deswegen kam dann die Zweitplatzierte. Da bin ich natürlich in dem Sinne erfreut, ein Newcomer. Mhm. Ja? Von der hast du noch nichts gehört und. Ja. Und dann auf einmal macht die Bunde einen Senkrechtstart, kriegt eine Green Card oder wie die da hieß. Oder Wildcard, ne? Ja, Wildcard, genau. Und war ja, dann durch. Jetzt ist natürlich die Frage, das werden die Kollegen jetzt prüfen, ob das juristisch überhaupt so funktioniert, dass man da zurücktreten kann und automatisch der Zweitplatzierte dann hinfahren darf. Ich weiß nicht gar nicht, wie die Regeln da sind. Ja, ja. Ich denke mir, du musst doch wohl einen Vertrag unterschreiben, wenn du da antrittst, ne? Ich habe überhaupt keinen Plan, wie das funktioniert. Und ja, ich glaube, in Facebook meinten sie unter anderem, doch, muss so sein, dass der da irgendwie einen Vertrag unterschrieben haben muss. Ja. Und da wird doch die Klausel drin sein, wenn du gewinnst, dann fährst du auch nach Wien. Ne? Wie findest denn du dieses Mädel, ich weiß gar nicht ihren Namen, die jetzt uns vertritt? An Sophie oder so ähnlich. Ja, wie findest du die? Heißt die. Nicht schlecht. Ja. Also ich schlecht. Die bringt ein bisschen Pep rein, die ist frisch. Ja, mich hat's ein bisschen in der Vorführung und auch vom Song ja an Lena erinnert. Aber vielleicht ist das auch nur meine Assoziation. Nö, das ist so etwa in der Richtung. Gut, Martin, also wir sind beide ratlos. Und vielleicht erfahren wir im Laufe der Woche noch ein bisschen was. Wir bekommen gerade was von Christian, was wir... Ah, das ist interessant. Vielleicht bleibst du kurz noch dran, Martin. Ja. Ich bekomme gerade hier die Stellungnahme der Plattenfirma. Die hat irgendwas. Ah ja, hau rein. Ja, die haben das wohl gerade veröffentlicht, dass Andreas nicht, also ich lese es mal vor, dass Andreas nicht an seinem Traum festhält, hätten wir nicht für möglich gehalten, sagt die Plattenfirma. Das ist ja hochinteressant. Er hat alles gegeben, beschäftigt sich aber auch viel mit sich selbst und seinen Dämonen. Dass er sich selbst um den Lohn seiner harten Arbeit bringt, macht mich traurig. Also das sagt der Sprecher der Plattenfirma. Aber wir werden jetzt ganz in Ruhe eine Platte mit ihm machen. Das ist ja eine komische Stellung. Also ich würde keine Platte mit ihm machen. Das heißt, die Plattenfirma ist auch völlig von Socken. So, es gibt aber noch eine Stellungnahme, nämlich von uns, von der ARD. Und zwar sagt der ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber, warum machen wir diese Show? Künstler treten hier auf, weil sie gewinnen wollen. Ein anderes Konzept haben wir nicht. Wie sind wir zu Kümmert gekommen, also zu dem Sänger? Es war seine Idee, beim ESC dabei zu sein. Seine Demobänder waren sensationell. Also alle sind irritiert. Ja, auch auf der Bühne sensationell. Ja, aber daraus sieht man ja, dass alle irritiert bis auch verärgert sind. Sowohl die ARD als auch seine eigene Plattenfirma. Ja, Jürgen, ich habe viele Kommentare gelesen in Facebook. Ja. Unter anderem stand da drin, dass da einer sagte, der Andreas, saugeil. Mhm. Ich habe für ihn gewotet. Mhm. Und warum tritt er jetzt zurück? Ich finde das eine Schweinerei. Ich möchte meine 14 Cent wieder zurück. Es sind natürlich 50 Cent, die du da bezahlst. Oder 50 Cent für die SMS. Ey, da haben tausende Leute angerufen und SMS geschickt. Diese Leute sollen alle mal hinschreiben, ich will das Geld von dem Andreas wieder. Gute Idee. Ich hab jetzt gerade eine Idee, wahrscheinlich läuft das ins Leere, aber wer weiß. Vielleicht sitzt Andreas Kümmert jetzt irgendwo in einem Hotelzimmer, ist durch die Kanäle gezappt und sieht unsere Sendung hier gerade. Ja, dann müssen wir... Moment. Lieber Andreas, wenn du uns zuschauen tust gerade und uns verfolgst, ruf uns doch bitte an und erklär uns, was dahinter steckt. Du siehst, deine Fans sind sehr ratlos und wir können hier ausführlich darüber reden. Ich gebe dir alle Zeit der Welt, das zu erklären. Wir sind mal gespannt. Martin, ich danke für deine Stellungnahme. Ja, alles klar, Jürgen. Alles Gute. Bis demnächst. Ach so, übrigens, ich hätte letztens für dich auch anrufen können, wo die Frau war, die nicht schlafen kann. Ja? Ich kann auch nächtelang nicht schlafen. Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also 8 Uhr im Bett. Ja, so, wenn du einen tollen Ratschlag hast, dann rufen wir dich gleich mal zurück. Nee, hab ich leider nicht. Okay. Leider nicht. Gut. Ich bin da selber ratlos. Tabletten wirken nicht. Aber wir haben ganz viele Ratschläge vom Publikum bekommen. Wenn du möchtest, können wir dir davon auch einige Ratschläge auch zukommen lassen. Ja, meine Mailadresse habt ihr wohl. Sehr gerne, das machen wir mal. Ja, hau rein, alles Gute. Der Post wacht zu. Ja, okay, tschüss, ciao. Alles klar, tschüss Jürgen. 0800 220 50 50, Andreas kümmert, möge bitte sich live hier im WDR bei 1 Live melden. Wir würden sehr, sehr gerne mit dir sprechen. Nichts Vorwurfsvolles, wir wollen einfach nur mit dir reden und erklär uns und deinen Fans, was passiert ist heute. Vielleicht ist es ja was ganz, ganz Überzeugendes und du hast es nur da auf der Bühne nicht so sagen wollen. Wenn du nicht durchkommen solltest, bitte mail uns ganz einfach und dann arrangieren wir das Gespräch sehr schnell. Hier ist Angie. Angie ist 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Angie, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Also bei mir geht es darum, dass ich ein riesengroßes Problem habe. Ich habe also einen 13-jährigen Sohn. Ja. Und mein Mann, der ist nicht der leibliche Papa von ihm, aber er glaubt das. Und ich, Moment, wer glaubt das? Der Sohn oder der Papa? Mein Sohn glaubt das. Ja. Mein Mann weiß, dass er nicht der leibliche Papa ist. Mhm. Ist aber von Geburt an halt immer für ihn da gewesen. Mhm. Und Wer ist denn der leibliche Vater? Ich war damals in Therapie vor eben 13 Jahren, weil ich unter Bulimie gelitten habe und da habe ich den kennengelernt und der war aber nie für Justin da, nie. Moment, du hast ihn in einer Therapie, in einer Klinik kennengelernt? Ja, genau. Und war das eine Liebesbeziehung? Oder? Ja. Ah, ja, ja, ja. Und war der Erzeuger von deinem Sohn denn eine Weile mit dir zusammen, richtig? Ja, Und wie alt war dein Sohn, als er dich verlassen hat, deinen Partner? 2 Jahre. Ach so. Aber vorher war mein Mann schon immer für ihn da, ne? Also parallel zu dem leiblichen Vater. Ach so, du kanntest deinen Mann schon, während du mit dem leiblichen Vater noch ein Verhältnis hattest? Ja. Weiß dein Mann das? Ja. Der weiß das alles und der war aber immer für mein Kind da. Wie lange, nur um mich für meine Information, wie lange lief das denn parallel, dein jetziger Mann und der Vater des Sohnes? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Ich habe also mein Kind bekommen, obwohl ich noch verheiratet gewesen bin. Aber jetzt bist du wieder verheiratet mit deinem jetzigen Mann, oder wie? Immer noch. Immer noch? Immer noch. Wir leben zwar getrennt, aber wir wohnen nebeneinander und mein Kind hat ihn halt als seinen Papa. Nochmal, das ist ein bisschen verwirrend bei dir. Mit deinem jetzigen Mann warst du dann vorher, bevor du deinen Geliebten, nenne ich ihn jetzt mal, der Vater des Sohnes ist, warst du da vorher auch schon mit deinem Mann zusammen? Ja. Ach so, das war also eine Affäre mitten in der Ehe so drin. Ja, ich dachte, genau. Das wäre irgendwie, hätte sich beides so, naja, okay, verstehe. Dann ist er sehr großzügig mit dir umgegangen, dein Ehemann, und hat dir das vergeben, diese Affäre, und hat sogar den Jungen angenommen. Ja, eigentlich von Geburt an schon. Mhm. Also selbst als der leibliche Vater noch im Spiel war mein Mann immer für den Kleinen da, von Anfang an. Ja, woher bist du denn, da du dir mit beiden Männern zu der Zeit nahen Kontakt hattest, woher bist du sicher, dass der Sohn nicht der Sohn deines Mannes ist? Nein, wir hatten da kein Verhältnis mehr miteinander. Ah. Also wir sind im Grunde genommen zwar noch verheiratet, aber getrennt. Getrennt leben. Mittlerweile? Damals schon. Das ist aber sehr kompliziert bei dir alles. Aber jetzt lebt ihr nicht getrennt, ihr lebt zusammen. Nein. Ihr lebt jetzt getrennt. Also nicht immer noch. Ja. Nebeneinander. Also wir haben eine Wohnung nebeneinander. Wir haben auch 3 Kinder zusammen. Die sind aber schon 24. Ah, verstehe. Also ihr seid habt im Prinzip eine freundschaftliche Verbindung. Genau. Genau. Und er ist halt sein Papa. Also er ist sein Papa und weiß er, dass ihr auch nur eine freundschaftliche Verbindung habt? Oder? Ja, das denkt, also das merkt Das merkt er ja. Und der leibliche Vater, wie hat der sich um den Sohn gekümmert? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Er hat einfach, nein, er wohnte 300 Kilometer entfernt und ist einfach irgendwann nicht mehr gekommen. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, übers Internet, dass er wohl eine andere Frau hat. Und ja, ich habe dann noch versucht, alles möglich zu machen, dass er den Kontakt vielleicht zu meinem Sohn noch sucht. Aber zahlt er denn für den Jungen? Ja, Unterhalt zahlt er. Ach schon. Aber sonst hörst du gar nichts. Du kriegst nur das Geld und das war's. Nein, seit 10 Jahren nicht mehr. Wer weiß das denn so aus eurem... oder alle. Alle wissen das? Meine großen Kinder wissen es alle. Dass er nicht der Sohn deines Mannes ist. Das wissen die. Warum, das Problem ist ja jetzt... Warum sagt ihr dem Jungen das nicht? Ja, das ist ja das Problem, was ich habe. Ich habe furchtbare Angst. Das ist so ein liebes, tolles Kind, dass ich ihn unendlich damit verletze, dass er damit nicht klarkommt. Er ist jetzt 13, er fängt an... Er kommt in die Pubertät und ich habe furchtbare Angst, ihm weh zu tun. Ich weiß nicht, wie ich ihm sagen soll. Ja, Tränen helfen jetzt auch nicht viel weiter. Sorry. Nein, so meine ich es nicht. Ich meine, da muss man jetzt genau überlegen, wie man das macht. Ja, eben. Das ist schon ein Versäumnis, dass ihr es so lange ihm nicht gesagt habt, finde ich. Das hätte viel früher passieren müssen. Aber hätte, Fahrradkette, das ist jetzt auch egal. Ja, ich hab immer gedacht, er ist glücklich und alles ist toll und alles ist schön für ihn. Ja, aber du musst ja immer damit rechnen, dass vielleicht doch von außen dieses an ihn herangetragen wird und dann ist es eine Katastrophe. Deswegen rate ich dir dringend, rate euch das dringend, das so schnell wie möglich ihm zu sagen. Ja, aber wie sag ich es ihm, Jürgen? Ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll. Indem du es ihm so sagst, wie es ist. Dass er einen anderen Papa hat. Und wenn du unsicher bist oder ihr unsicher seid, dann geht vorher in eine Beratungsstelle und lasst euch beraten. Was gibt es denn da für eine Beratungsstelle für? Können wir dir gleich an die Hand geben. Das ist gar kein Problem. Manche Eltern können das so aus Intuition heraus, die kriegen das gut hin. Manche sind etwas unsicher, dann kann man sich eine Beratung holen. Vielleicht also ich habe ja auch gedacht, ich sage ihm, es gibt ja einen biologischen Vater und halt einen Vater, der immer für ihn da ist und ihn liebt. Finde ich eine schöne Erklärung. Finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr schöne Erklärung. So hast du es dir schon mal überlegt, es ihm so zu erklären? Ja, ich überlege seit Monaten schon. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist, wenn ich es ihm so erklären würde. Also ich sage es jetzt mal aufgrund meines ersten Eindruckes, finde ich das eine sehr schöne Erklärung. Zumal du ja sagst, dass dein Mann und er so ein gutes Verhältnis miteinander haben. Und er ihn akzeptiert hat quasi als seinen Sohn. Ja, total. Und das merkt der Junge ja auch. Ja, natürlich. So, und dann spürt er auch, dass er geliebt wird von deinem Mann. Ja, absolut. Und dann ist er, finde ich, in gewisser Weise auch sein Papa. So kann man das ja auch erklären. Ja. Denn letztendlich entscheidet nicht die Biologie, sondern die Liebe entscheidet. Ja, genau. Meinst du, ich könnte ihm das so erklären? Finde ich schon. Ich würde das so machen. Aber wie gesagt, wir geben dir gleich gern noch eine Adresse an die Hand. Das kannst du dann noch so überlegen. Ja. Was sagt denn dein Mann dazu? Wie steht er dazu? Ja, er hat auch zu mir gesagt, irgendwann musst du ihm das sagen. Und dann, weißt du, dann habe ich mich allein gelassen gefühlt, habe ich gedacht, verdammt, wie bekomme ich das jetzt hin, ohne mein Kind zutiefst zu verletzen? Ich glaube, dein Kind ist viel mehr verletzt, wenn du es nicht sagst und es irgendwie zufällig herauskommt. Hundertprozentig wird dein Kind, wenn du noch länger wartest, der Junge ist schon 13, der kommt jetzt in die Pubertät, würde der dir sagen, Mensch, wieso hast du mir das nicht gesagt? Deswegen mach es jetzt. Jetzt ist eine gute Zeit, mach es jetzt. Zu überlegen ist ja vielleicht auch, dass ihr das zusammen macht. Ihr seid ja quasi wie eine Familie. Ja. Hast du deinen Partner da darauf angesprochen und das schon mal vorgeschlagen? Also ich Also er distanziert sich da völlig irgendwo von. Er sagt zwar, ich soll es ihm sagen, aber er möchte nicht dabei sein. Na, er hat Angst davor. So klingt das. Ja. Das ist ein bisschen ein schwaches Bild. Ja. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Mhm. Dann mach du das alleine oder hol dir noch Unterstützung durch eine Beratungsstelle und die werden wir dir jetzt an die Hand geben. Okay? Ah ja. Ja. Liebe Angie, wenn du es jetzt bald machst, ja, ist es gut. Und dann wird sich die Sache auch gut einrenken. Es gibt so viele ähnliche Fälle, wo das auch gut gegangen ist. Und so wie du es gerade mir schon geschildert hast, wie du es ihm erklären möchtest, finde ich super. Okay. Liebe Angie, du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Beratungsstelle. Ja, super, danke schön. Alles Liebe wünsche ich euch und eurer Familie. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50, unsere Telefonnummer. Wir warten immer noch auf einen Anruf oder eine Reaktion von Andreas Kümmert. Es wird wahrscheinlich nichts, aber wir können das ja mal versuchen. Hier ist Julia. Julia ist 20 Jahre. Guten Morgen, Julia. Hallo Domian. Hallo Julia. Um was geht's bei dir? Ich würde gerne mit dir über meine psychisch kranke Mutter reden. Ja. Und zwar ist es ein bisschen schwer zu erklären, welche psychische Krankheit sie hat, weil sie sich nie behandeln lassen hat. Und zwar kam es immer zu Streitigkeiten zwischen meinen Eltern und meine Mutter ist komplett ausgerastet. Mhm. Schimpfwörter sind gefallen, Sachen wurden umhergeschmissen, sie hat meinen Vater körperlich angegriffen und ja, wir, also meine Schwester und ich haben das halt, seit ich zurückdenken kann, immer miterlebt. Ach so, so lange schon? Ja, ja, also so, seit ich zurückdenken kann, hat meine Mutter das. Und dazu, zu dieser, ich sag mal, emotionalen Krankheit hat meine Mutter noch einen Waschzwang. Ein was? Ein Waschzwang. Waschzwang. Ja, der uns auch ziemlich eingenommen hat. Wenn was auf den Boden gefallen ist und wir es aufgehoben haben, mussten wir direkt duschen gehen. So ein Ausmaß hatte das. Mhm. Und, also das Erste, was du gerade beschrieben hast, klingt wie so ein Jähzorn. Ein krankhafter Jähzorn. Es ist, wie gesagt, sehr schwer zu erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Es war wirklich psychischer Terror. Also ich habe mich als kleines Kind unter der Bettdecke verkrochen und habe einfach gehofft, dass sie aufhört zu schreien und hatte Angst um meinen Vater. Hat sie euch die Kinder geschlagen? Ich sag mal nicht in dem Ausmaß, dass es schlimm wäre. Mal mit dem Kleiderbügel wie wir auf den Hintern, wenn wir was angestellt haben. Ja. Aber nichts in der Art, was sie manchmal meinem Vater angetan hat. Schwankte das denn, dass sie dann auch irgendwie dann wieder Phasen hatte, in denen sie sehr nett war? Ja, also wenn diese Explosion von, die geschah, also zwischen meinen Eltern, das ging dann ein paar Stunden, meistens in die Nacht hinein und dann war erstmal die nächsten Tage Funkstille zwischen meinen Eltern. Mein Vater auf der Couch, meine Mutter im Bett. Dann haben wir uns auch unser Essen selber gemacht und alles. Mhm. Und dann kam nach ein paar Tagen meine Mutter wieder zu meinem Vater, hat sich weinend entschuldigt und dann war wieder Friede vor der Eierkuchen. Sie hat ihn richtig körperlich angegangen. Ja. Kannst du das mal näher beschreiben, wie sie das gemacht hat, was sie genau gemacht hat? Also das Massivste, das war eigentlich, ich bin mit 17 ausgezogen, weil ich das nicht mehr ertragen kann. Und da ist halt das Schlimmste, was ich erlebt habe in der Zeit, passiert, dass meine Mutter mit dem Messer auf meinen Vater losgegangen ist. Hat sie ihn verletzt? Nein. Ich habe sie zurückgezogen. Mhm. Du meinst, wenn du sie nicht zurückgezogen hättest, wäre es vielleicht zu einer Verletzung gekommen oder gar Schlimmerem? Ich hoffe nicht, aber es hätte sein können, ja. Man ist in dieser Situation natürlich so voller, ich weiß, Adrenalin. Ich kann mich auch nicht mehr explizit an diesen Tag erinnern. Aber wie, nur noch an einzelne Sachen. Wie hat sich denn euer Vater in solchen Situationen immer verhalten? Es kam oft dazu, dass er das einfach, dass er ausgewichen ist. Er ist dann weggegangen, hat auch auf der Straße geschlafen. Ich war öfters auch bei ihm und habe auch draußen geschlafen, weil ich nicht bei meiner Mutter sein wollte. Die Polizei war oft da. Ja. Aber er hat eben auch sehr viel Schläge eingesteckt. Ja. Schläge ins Gesicht oder wohin? Es ist meistens mit Gegenständen passiert. Ach so, also das. Sie haben mit Gegenständen auf ihn eingeschlagen? Ja. War er im Laufe der Zeit auch mal richtig verletzt? Ich kann mich ehrlich gesagt an keine schlimme Verletzung erinnern. Ich glaube, es war irgendwann mal was am Arm. Also es ist nie zu schlimmen Verletzungen gekommen, dass man es sehen konnte. Und währenddessen hat sie hysterisch geschrien? Ja, es war ganz schlimm. Und dein Vater hat nie sie irgendwie mal festgehalten oder in die Ecke geschubst oder irgendwas gemacht? Ja, doch, zu so Situationen kam es dann auch. Es hat sich von Jahr zu Jahr verschlechtert. Mein Vater hat sich auch sehr verändert. Also, Ja, ich frage mich die ganze Zeit, warum dein Vater das mitgemacht hat und ausgehalten hat all die Jahre. Ja, ich verstehe das selber nicht. Und sind die beiden heute immer noch zusammen? Ja. Ja. Und sie ist genauso noch drauf wie damals? Ich vermute, ich habe keinen Kontakt zu denen. Warum hast du den Kontakt abgebrochen? Das ist jetzt 3,5 Jahre her. Ich bin ja mit 17 ausgezogen, als das geschehen ist. Also an dem Tag habe ich dann erstmal beim Freund übernachtet. Und dann kam ich am nächsten Tag nach Hause und habe meinem Vater gesagt, dass ich zum Jugendamt gehe, weil ich das nicht mehr ertrage. Der wollte mir das nicht glauben, aber am nächsten Tag habe ich das getan. Ja, und dann ist das Jugendamt also mit mir nach Hause, hat Sachen gepackt und ich kam dann erstmal in der Bereitschaftspflegefamilie. Wie alt ist denn die andere Schwester? Die wird jetzt 17. Die macht also das Ganze noch weiter mit? Ja. Hast du mit der denn in Kontakt? Ja, mit ihr habe ich Kontakt, aber sie will darüber überhaupt nicht reden, gibt mir auch überhaupt keine Hinweise darauf, ob sich verbessert hat oder verschlechtert. Also nur ist das Jugendamt ja aufmerksam geworden auf die Verhältnisse. Hatte das irgendwelche Konsequenzen? Nee, komischerweise ja nicht. Das macht mich auch ehrlich gesagt sehr zornig. Besonders weil so oft die Polizei bei uns war. Meine Mutter wurde zwangseingewiesen einmal. Ich bin zum Heim gelaufen, dort im Ort, wo ich gewohnt habe, und habe gesagt, ich will nicht mit 14, ich möchte nicht mehr nach Hause. Die haben mich mit der Polizei nach Hause gefahren und es ist nichts passiert. Das Jugendamt wurde nicht benachrichtigt. Ja, aber später wurde es benachrichtigt und offensichtlich ist auch nichts passiert. Ja, dann. Das Jugendamt hat doch sicherlich auch deinen Vater befragt. Hältst du es für möglich, dass er die Mutter geschützt hat, seine Frau? Ja. Und gelogen hat vor dem Jugendamt? Ich wollte in der Zeit keinen Kontakt zu meinen Eltern, weil mich das so psychisch belastet hat, dass sich meine Pflegefamilie und das Jugendamt darum gekümmert hat. Weil ich halt 17 war, gab es auch noch ein Sorgerecht, also vor Gericht. Ach so. Und für das halbe Jahr oder Jahr, wo ich noch nicht 18 war. Und ja, wurde denen entzogen. Ja. Hat denn dein Vater versucht, mal mit dir Kontakt aufzunehmen? Also in dem Monat, wo ich in der Bereitschaftspflegefamilie war, hatte ich noch Kontakt zu ihm. Und dann gab es einen Tag, wo er mich dann halt gefragt hat, ob ich jetzt letztendlich wieder nach Hause komme oder nicht. Und da habe ich ihm ganz klar gesagt, wenn Mama sich nicht behandeln lässt, dann mache ich das nicht mehr mit und ich komme nicht nach Hause dann. Und danach, ja. Und danach war der Kontakt weg? Genau. Da hat er sich nicht mehr gemeldet? Ich habe mich Weihnachten nochmal gemeldet, da musste ich mir Sachen anhören, die waren nicht sehr nett. Ich bin zu denen nach Hause gefahren, spontan mit meiner Pflegefamilie, um Sachen abzuholen, dann ging es da wieder, da ist meine Mutter wieder ausgerastet, seine Pflegeeltern haben gesagt, was ist das haben sie noch nie erlebt. Die Mutter hat aber auch keine Anstalten unternommen, dich zurückzugewinnen. In dem Monat, wo es noch nicht klar war, ob ich zurückgehe, schon. Also mit Briefen und danach nichts mehr. Gehen wir nochmal die Zeit zurück, als du bei der Familie noch gewohnt hast. Ja. Es gab, wie du sagst, auch Phasen, wo deine Mutter dann wieder freundlich und zugänglich war. Hätte man ihr denn da nicht nahelegen können oder hast du ihr nahegelegt, sich mal mit einem Psychiater zusammenzusetzen oder in eine Klinik zu gehen? Ja, ich muss sagen, ich habe das damals alles noch nicht so verstanden wie heute. Mhm. Ich habe auch nicht, mir war auch nicht klar, okay, Mama ist psychisch krank. Also dieses Wort, das habe ich durch mein Studium und durch die Schule, da habe ich das begriffen, was meine Mutter haben könnte. Ach so, verstehe. Was glaubst du, was sie haben könnte? Hast du ein Krankheitsbild? Das Problem ist, ich habe es bei keinem, noch nie habe ich das irgendwo gehört, dass er also dass ein Mensch so eine Krankheit hat. Mhm. Also ich meine, es ist also ganz typisch, die Sachen, die da passiert sind mit Isolation und erst total sauer und dann wieder total mitleidend, also depressiv, aber keine Ahnung. Also das ist ja jetzt eine ganz üble Situation für dich. Du bist getrennt von deiner Familie. Ja. Man kann deinem Vater vorwerfen, dass er viel zu lasch ist in der Situation, dass er dich nicht geschützt hat, dass er deine kleine Schwester nicht schützt. Das kann man deinem Vater vorwerfen, finde ich. Und inwieweit man deiner Mutter etwas vorwerfen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie krank oder ob das krank ist. Man kann es ja von außen nicht so diagnostizieren. Wie planst du jetzt weiter vorzugehen? Ja, ich kann leider nichts tun. Das ist es ja. Ich habe Bilder geschickt. Ich wohne jetzt seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich habe Bilder geschickt von uns beiden. Ich habe Briefe geschickt. Es kam nie eine Antwort darauf. Mhm. Durch meine Schwester kann ich auch nichts erreichen. Und mein Vater war schon immer sehr, sehr wichtig für mich. Ich würde an deiner Stelle nochmal explizit an deinen Vater schreiben. Mit der Bitte oder mit dem Vorschlag, dass du dich sehr freuen würdest, wenn ihr beide wieder, zumindest ihr beide in Kontakt kämt. Ja, so habe ich das auch schon getan. Wenn er dann immer noch nicht darauf reagiert, kannst du wirklich nichts machen. Ja. Aber das würde ich nochmal machen, um so auch an ihn zu appellieren, dass das nicht so geht. So kann man ja nicht mit seiner Tochter umgehen. Ja, ich finde, da ist noch viel Unausgesprochenes. Ja, ja. Ich sehe das jetzt auch nach den Jahren viel neutraler als damals. Ja. Aber unternimm doch nochmal diesen Versuch. Vielleicht ergibt sich die Chance, dass ihr euch mal in der Stadt irgendwo in einem Café mal trefft und vielleicht doch einen ersten Annäherungsversuch startet. Dann könnte ja sich vieles verändern danach. Ja, ich hoffe das ja. Ich wünsche es dir von Herzen, dass das klappt, Julia. Ja, denn das ist ja wirklich eine traurige Geschichte, die du mir da erzählt hast. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich könnte dir oder kann dir gar nicht mehr raten, als genau das zu machen. So würde ich mich an deiner Stelle auch verhalten. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:32 Uhr und es geht gleich weiter mit, jetzt bin ich aber gespannt hier, in der Tat sehe ich hier einen Andreas, aber das, Andreas, 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, hallo. Du bist nicht Andreas Kümmert. Nein, das bin ich nicht. Das wäre jetzt wirklich sensationell gewesen. Andreas, um was geht's bei dir? Also ich wurde gerade von euch quasi nochmal zurückgerufen. Ich habe eine Geschichte auch zu Andreas Kümmert. Ich komme halt aus Hamburg und bin da Techniker in der großen Freiheit 36. Mhm. Und er hat letztes Jahr bei uns ein Konzert gespielt oder sollte besser gesagt ein Konzert spielen. Ja. Und wie der Kollege gerade sagte, er hat gekniffen. Also es war wohl so, dass quasi bis kurz vor dem Konzert nicht feststand, ob er überhaupt auftritt. Und letztendlich war es halt so, dass das Management nicht in der Lage war, ihn aus dem Bus rauszubekommen und ihn zum Auftritt zu bewegen. Also ist das jetzt heute kein erster und kein Einzelfall gewesen? Genau, das hat mich auch sofort daran erinnert. Wie waren das bei euch dann? Da war doch, die Leute hatten doch die Karten schon gekauft und die waren da, oder? Korrekt, also es war ausverkauft, das war wohl auch das erste größere Konzert oder mit mehr Leuten auf jeden Fall für ihn, 1600 Leute passen wir uns rein. Aber hallo, das ist schon nicht schlecht. Genau, und die standen quasi auch schon vor der Tür und dann hieß es halt, die ganze Zeit rannten alle wie wild umher und es war nicht klar, ob er überhaupt noch rauskommt und kommt und dann hieß es wirklich 2 Minuten vor Einlass, er kommt nicht. Und ja, dann wurde den Leuten eben Bescheid gesagt, dass das Konzert für den Tag abgesagt sei. Und wie hat man das dem Publikum erklärt, dass er nicht auftritt? Das kann ich nicht so genau sagen. Das war nicht mein Job. Werden wahrscheinlich irgendjemanden draußen hingestellt haben, der Bescheid gesagt hat, dass es eben nicht stattfindet. Aus welchen Gründen auch immer. Aber wahrscheinlich habt ihr, die ihr da alle im Hintergrund arbeitet, doch dann viel darüber geredet und spekuliert. Was habt ihr geglaubt, was dahinter steckte? Also ich habe mich halt mit den Kollegen unterhalten, die mit ihm auf Tour waren und da hieß es halt so, dass die Plattenfirma wohl auch ein gewisses Mitspracherecht hat eben bei der Musik und er sich da wohl nicht so gerne reinreden lässt. Also für ihn war es wohl so, dass er seine Musik machen möchte. Das kann ich auch zu 100% verstehen. Ja. Aber man muss auch wissen, wenn man an der Castingshow teilnimmt und da gewinnt und bei einem Major-Label gesigned wird, muss man auch wissen, dass da eben gewisse Leute mitreden wollen, was die Musik angeht, was den Kommerz auch angeht. Ah, also man vermutet, dass das so eine Trotzreaktion war, eine Protestreaktion. Ja, also das war auf jeden Fall die Vermutung, genau. Mhm. Weil er möchte halt sein Ding machen und die Plattenfirma sagt, naja, zum Teil ja, aber. Naja, die Plattenfirma, ich habe sie gerade vorgelesen, die sind ja auch von den Socken, was da passiert ist. Ich hatte gerade, als du das so erzählt hast, im ersten Moment so eine Überlegung, vielleicht hat der auch irgendwie eine seelische Erkrankung, dass der so Angstzustände kriegt, vor Publikum aufzutreten oder sowas. Kann ja auch sein, dass da irgendwas seelisch genau ist. Genau weiß ich das natürlich nicht. Also es ist wohl so gewesen, die Techniker, die halt mit ihm auch mit dem Bus zusammenfahren, sagten halt auch, dass er sich wohl auch immer sehr abkapselt und immer da in seiner Künstler-Lounge, also im Bus gibt es halt vorne eine Lounge, das ist halt so sein Bereich gewesen und dass er auch immer sehr für sich alleine war. Also wer mal auf Tour war, weiß eigentlich, dass man auch viel zusammen rumhängt und dass das eigentlich auch wichtig ist für die Gemeinschaft, aber er hat sich da eben schon sehr abgekapselt. Das Sonderbare an dem heutigen Fall ist wirklich, wenn der welche Bedenken auch immer hatte, warum stellt er sich auf die Bühne und bewirbt sich für Wien? Warum? Und, das kann ich dir nicht sagen. Ja, und nimmt somit auch einem anderen, der vielleicht auch gerne da gestanden hätte, den Platz weg. Das ist halt das, was man ihm ankreiden kann. Oder was wir gerne von ihm erfahren würden. Was ist geschehen? Also ich finde es halt auch, ich habe es jetzt eben nur mitgekriegt, weil ich bei dir eingeschaltet habe quasi. Mhm. Ich musste dann auch erstmal nachlesen, was da passiert ist. Mhm. Ich kann es nicht verstehen. Also für mich ist halt diese Situation wieder in den Kopf gekommen mit dem Konzert. Verstehe, wo ich auch daran denke, da stehen 1600 Leute draußen. Mhm. Die wollen ihn sehen, irgendwie haben Geld dafür bezahlt, sind angereist von weiß ich wo. Und dann wird ihnen da irgendwie direkt zu Einlassbeginn wird ihnen gesagt, naja, er kann heute nicht auftreten. Mhm. Und wahrscheinlich haben sie nicht mal einen ansatzweise vernünftigen Grund genannt bekommen. Das finde ich halt so enttäuschend, weil als Künstler habe ich auch eine gewisse Verantwortung den Leuten gegenüber, den Fans gegenüber. Ja, klar, absolut. Die Leute freuen sich darauf, die Leute zahlen Geld, die reisen vielleicht extra an von weit her und dann muss man eben sein Ding auch durchziehen. So ist das Spiel einfach. Ja. Er hat es letztendlich noch durchgezogen, 2 Wochen später. Mhm. Und die Möglichkeit bestand halt für die Leute, auch die Karten wieder zurückzugeben. Mhm. Und naja, von den 1600 sind, glaube ich, knapp 900 geblieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. An die anderen 700 haben quasi ihre Karten zurückgegeben und sind dann nicht mehr zum Konzert erschienen. Das war dann relativ leer. Also aber er hat sein Konzert professionell trotzdem durchgezogen an dem Tag, also kann man nicht anders sagen. Ja. War wohl auch ein super Auftritt von ihm, eine super Stimme, keine Frage. So, jetzt haben wir noch ungefähr 20 Minuten Sendung. Vielleicht ruft ja noch jemand anders an aus seinem Umfeld, wenn er schon persönlich nicht anruft, wer heute Abend irgendwie im Umfeld mitgewirkt hat und nähere Informationen hat, was da los war mit Andreas Kümmert. Bitte ruft an und wir sind ganz erpicht darauf, da Näheres zu erfahren. Andreas, dir danke ich für deine Info und deine Geschichte, die du erzählt hast. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Übrigens eine tolle Sendung. Ich gucke schon seit Jahren. Dankeschön, das freut mich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir beide mal telefonieren. Siehst du, jetzt ist es passiert. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch, Dominik. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Wo war die Show heute? Ich glaube in Hannover, ne? Also in Hannover müssen irgendwelche Leute sein, die das vielleicht hautnah mitbekommen haben. Also 0800 220 50 50. Hier ist Torg. Torg ist 34. Guten Morgen, Torg. Ja, Domian. Schlimm. Also mit dieser Studentin. Ich kann da auch ein Lied von singen, aber ja was? Gut. Was? Mit dieser Studentin? Ja, mit den Eltern. Ach so, mit Julia gerade. Ja, richtig. Deswegen rufst du an, Torg? Ja, also ich hatte das ja schon erzählt. Ich hatte vor circa 2 Jahren einen Flüchtling bei mir wohnen und aufgenommen. Woher kam der Flüchtling? Aus Guinea, Westafrika. Mhm. War das einer von den bekannten Boat People? Nein, das nicht. Er kennt zwar solche Leute, er ist mein kleiner Bruder sozusagen, ja. Ich habe ihn als meinen kleinen Bruder akzeptiert. Mhm. Und ich kann erzählen, wie das war. Ich war mit meiner damaligen Freundin, mit der ich auch zwei Kinder möglicherweise habe, war ich nicht mehr ganz zusammen. Sie rief mich an, sagte, der Ibrahim, der braucht Hilfe. Kannst du ihn nicht bei dir aufnehmen? Das war juristisch jetzt nicht ganz korrekt, weil er war illegal eingereist. Mhm. Wie alt war er da zu der Zeit? 24. Ah ja. Mhm. Ja. Illegal eingereist? Ja, und ich meine, man kann mir jetzt in irgendeiner Form bestimmt noch einen Vorwurf machen, aber ich wollte ihm helfen, hier auch Asyl zu kriegen. Kurze Zwischenfrage noch, Ötalk. Wie ist er illegal nach Deutschland gekommen? Ja, mit dem Flugzeug. Ne? Mhm. Ah, okay. Mhm. Na, ja, ich kann erzählen, ja, also er hat dann ein halbes Jahr bei mir gewohnt, das war sozusagen auch eine sehr schöne Zeit, wenn nicht die schönste meines Lebens auch. Ich hatte hier einen Mitbewohner und ich habe ihm Arbeit besorgt und, ja. Warum wollte er eigentlich sein Land verlassen oder warum hat er sein Land verlassen? Ja, es ist wie bei allen Flüchtlingen, sind letztendlich wirtschaftliche Gründe, ja. Und woher hatte er das Geld für den Flug? Ja, das hat er sich irgendwie zusammengekratzt. Ja. Kann man so einfach von irgendeinem afrikanischen Land hier hinfliegen und sich dann hier länger aufhalten? Oder kann man überhaupt einreisen ohne Visum? Also ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ja, also er hat es irgendwie geschafft. Ja, normalerweise wüsste ich auch nicht, wie das geht, aber er hat es geschafft. Nun gut, ja, kommen wir zurück zu deiner Erzählung. Er hat dann bei dir gewohnt und ihr habt euch gut verstanden. Ja, ich habe ihn als meinen kleinen Bruder akzeptiert, adoptiert. Ja. Mhm. Hat er während der Zeit auch irgendwie irgendwo gearbeitet? Ja, ich habe, ich habe ihm Arbeit besorgt. Da muss man jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber was aber sicher alles schwierig war, weil er war ja illegal hier. Wie kriegt man dann Arbeit, wenn man illegal ist? Ja, wie macht man das? Man trickst rum. Bitte? Man trickst irgendwie rum. Ja, mehr oder weniger. Also, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Also das Problem ist jetzt mehr, dass er gerne wieder nach Deutschland will und ich will ihn auch. Ah, Moment, wir müssen erklären. Also er ist dann wieder weg aus Deutschland. Ja, er ist abgeschoben worden nach Zypern zunächst, ja, weil er über Zypern eingereist ist, ja. Man wird nach Dublin II in das Einreiseland abgeschoben. Ja. Zuerst. Wie war man denn auf ihn aufmerksam geworden? Ja, also er ist schwarz gefahren, ja. Mhm. Das sollte man natürlich in der Situation nun nicht tun. Ja. Ja. Das ist dramatisch. Ich habe ihn hier in Deutschland in Büren im Abschiebegefängnis besucht, ja. Und bin dann letztendlich auch nach Zypern gefahren, ja, um ihn da. Wie hast du mit ihm kommuniziert? Ich gehe mal davon aus, dass er kein Deutsch konnte. Ja, auf Englisch, ne? Das ging dann, das konnte er. Ja. So, dann ist er abgeschoben worden wieder in sein Heimatland. Und dann und da ist er jetzt. Ja, also erst über nach Zypern, ja, ist er, da habe ich ihn besucht und jetzt ist er im Senegal, ja. Er kommt ursprünglich aus Guinea, ist dann, als er nach Afrika abgeschoben worden ist, ist dann von Guinea schnell nach Senegal. Ja. Und wir telefonieren jede Woche. Ich möchte hinfliegen und da auch beruflich etwas machen. Ich bin zufälligerweise Schriftsteller auch unter anderem und habe auch ein Buch über ihn geschrieben. Also du möchtest hinfliegen und du möchtest beruflich da etwas machen. Nur da hat er ja nichts von, wenn du da beruflich was machst, oder? Ja, ich will ihn natürlich wieder mitnehmen. Ja, aber wie geht das, wie willst du das anstellen? Ja, also ich will mir jetzt hier nicht auf die Brust trommeln, aber ich bin auch Journalist, ja, internationaler Journalist und auch Mitglied bei Reporter ohne Grenzen und die haben mir auch geholfen da bei seinem Abschiebeverfahren, ja. und ich möchte ihn offiziell als meinen Mitarbeiter nach Deutschland bringen. Ja. Die Verhältnisse in seinem Heimatland, die werden hier nicht akzeptiert als flüchtlingswürdig? Nein. Werden nicht akzeptiert. Ich denke nicht. Also ich bin kein Jurist, aber... So, jetzt willst du hinfahren und irgendwie versuchen, ihn mit hierher zu holen. Ja. Und also wir telefonieren jede Woche, Ibrahim Diallo, ich habe ein Buch über ihn geschrieben, Schwarzer Mann in Weißer Land. Gut, haben wir jetzt auch noch gesagt. Ich kann den Fall natürlich überhaupt nicht beurteilen, was da los ist. Du bist ein engagierter Mann, das höre ich schon. Ja, und, ich versuche. Ja, und... arbeite im Sinne deines Engagements weiter und ich wünsche dir viel Glück, Talk. Ja, ich könnte auch nochmal irgendwann später anrufen und auf dem Laufenden halten. Gerne, melde dich nochmal. Sehr gerne, auf jeden Fall. Deinen Namen werde ich mir merken, weil es ein ungewöhnlicher Name ist. Talk Pötschke. Ja. Das Talk habe ich mir schon gemerkt. Lieber Talk, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Wunderbar, gleichfalls. Hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, nach Torg kommt Paul. 59. Guten Morgen, Paul. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Paul. Um was geht's? Ja, Domian, ich bin in einer furchtbaren Situation. Ich habe so viele Enttäuschungen mit Frauen erlebt, dann dachte ich irgendwann mal, ich gehe mal aufs Internet. Und jetzt ist die Situation so, dass in der Zwischenzeit 3 Frauen mich angeklickt haben, und alle 3 mir in der Zwischenzeit erklärt haben, dass sie mich sehr lieb haben. Stopp! Machst du bitte den Ton von deinem Radio oder Fernsehen aus? Irritiert sehr. So, 3 Frauen haben angebissen und 3 Frauen haben sich in dich verliebt. Ja, Domian. Das sagst du so mit schwerem Herzen. Du müsstest doch jubilieren. Domian, da mir die Liebe ein sehr ernstes Thema ist und ich sehr oft von Frauen enttäuscht worden bin, habe ich oft Phasen gehabt, wo ich nach dem Sinn des Lebens gefragt habe, wenn man in eine solche Situation kommt. Denn normalerweise klicken die Männer die Frauen an. Aber dass ich angeklickt werde und Domian, das Schlimme ist, eine ist schöner wie die andere. Dann musst du ja auch ein sehr schöner sein, wenn die Frauen so schauen. Nein, Domian, das ist ja das. Ich bin eigentlich ein ganz natürlicher und ganz normaler Mann, wenn ich es mal so sagen darf. Aber Domian, jetzt kommt dann die Situation, alle 3 wollen ein Treffen mit mir. Hast du mit denen schon einzeln telefoniert? Domian, ich habe sowohl telefoniert, aber wir schreiben auch jeden Tag über viele Dinge, Interessen und. Und alle 3 haben mir eben immer wieder, die beenden den Brief immer, ich liebe dich. Okay, du reg dich mal nicht auf. Bisher, finde ich, klingt das alles noch ganz gut. Du hast bisher mit ihnen telefoniert. Du hast auch Fotos von denen gesehen. Ja, Domian, habe ich auch. Und gefallen sie dir so einigermaßen? Domian, das ist ja das. Die sind wunderschön. Alle gefallen dir, weil du gerade ja schon gesagt hast, die sind schöne Frauen. Ja. Also, sie gefallen dir wirklich gut. Und 3 verschiedene Nationalitäten. Nämlich von wo? Brasilien, Russland und Deutschland. Und mit der Brasilianerin, der russischen Frau, wie sprichst du da? Wie schreibt ihr? Die sprechen alle Deutsch. Und die leben auch in Deutschland? Die eine ja bei ihrer Schwester in Bayern. Und die aus Russland, die hat Deutsch studiert. Ja, und die dritte ist eben, wie gesagt, hier ganz aus meiner Nähe. Moment, die dritte, die Russin hat Deutsch studiert, wohnt aber jetzt in Russland. Die ist noch in Russland, die wollte rüberkommen nach Deutschland, aber dann hat sie es soweit nicht gepackt. Aber jetzt wäre sie dann frei und würde dann gerne nach Deutschland kommen. Und ich rieche schon den Braten. Die will hier bleiben und dich heiraten oder sowas. Ich habe ihr aber schon zu verstehen gegeben, so schnell schießen die Preußen nicht. Denn Domian, man muss sehr höllisch aufpassen bei dem, was immer versprochen und erklärt wird. Natürlich. Aber Domian, ich bin einfach... Bei Frauen muss man immer sehr vorsichtig sein. Ja, vor allen Dingen dann, wenn sie gleich zu erkennen geben, also nach längerem Kontakt, dass es Spaß gemacht hat, das Schreiben und so weiter. Mhm. Aber dass sie immer sagen... Paul, du hast eine Art an dich, die einfach man so gar nicht oft bei Männern findet. Ja. Es ist deine menschliche Wärme, es ist deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und so. Das geht doch runter wie Honig. Ja, Domian. Wie lange kommunizierst du mit denen jetzt schon? Ein Vierteljahr. So, Wie alt sind denn die drei Schönen? Ja, die sind alle in meinem Alter. Aha. 51, 55 und 58 und ich selber bin ja 59. Ja, dann passt ja also perfekt alle zusammen. Mhm. Paul, also was ich jetzt an deiner Stelle machen würde, ich würde jetzt mich nacheinander, abgesehen mit der Russin, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, ich würde mich jetzt nacheinander mit denen treffen. Mhm. Und dann mal gucken. Du hast. Und dann würde ich mir die Schönste aussuchen und dann wäre die Sache gelaufen. Nicht die Schönste, sondern die Netteste. Also es geht bei mir eigentlich nicht darum, wie eine Frau aussieht, nein, sondern sie muss ein gutes Herz haben. Natürlich, die inneren Werte, ist mir schon klar. Aber sie muss ja auch ein bisschen schnuckelig aussehen. Oh ja, Domian. Ja. Schade, dass ich keine Möglichkeit habe, dir zu zeigen, aber sie sind wunderschön. Schade, dann hätte ich jetzt eine für dich ausgesucht, wenn ich jetzt die Bilder sehen würde. Aber nein, das musst du. Aber weißt du, ich gucke deine Sendung schon so lange an und du findest immer irgendwo die tröstenden Worte. Du hast so vielen Menschen schon geholfen, da habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal. Ich danke dir für deine netten Worte, aber dich muss ich ja gar nicht trösten. Dich kann ich ja nur beglückwünschen für dein Glück. Ja, aber Domian, sich zwischen drei Frauen zu entscheiden und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, aber du musst ja erst den nächsten Schritt mal machen. Reden und telefonieren und chatten, das ist das eine. Aber wenn man jemandem gegenüber sitzt, das ist ja noch, da erfährt man ja einen Menschen noch ganz, ganz anders. Mhm. Triff dich doch zumindest mit den ersten beiden mal jetzt in Ruhe in der nächsten Zeit. Ja, mit der russischen Frau, da wäre ich jetzt wirklich sehr vorsichtig. Du kannst dich ja nicht extra mal nach Deutschland kommen lassen, um mal einen Kaffee mit der zu trinken. Domian, aber ich habe das schon ausgetestet. Normalerweise, wenn Frauen aus Russland diese Absichten haben, dann machen sie das alles versteckt über Internetcafé und. Mhm. Aber diese Dame, die ich kennengelernt habe, hat mir ihre Privatadresse gegeben. Mhm. Ich habe die Telefonnummer von ihr. Sie war sogar so weit, dass sie gesagt hat, damit du mir glaubst, gebe ich dir auch meine Personalnummer und. Also da spürt man schon, dass da etwas ist. Aber man hört immer so vieles und deswegen habe ich Angst. Okay, dann geh es langsam an. Triff dich erstmal mit der Deutschen, dann triffst du dich mit der Brasilianerin oder umgekehrt. Die ist ja, so weit wohnt ihr ja alle nicht auseinander. Nein. Die eine wohnt sogar ganz nah, sagst du gerade? Ja, da setze ich mich in Zug rein und dann bin ich in 2 Stunden dort. Und die andere wiederum, wie weit wohnt die entfernt? Da fahre ich mit dem Zug fast 4 Stunden. Na ja, gut, das kann man ja schon mal machen. Mhm. So, dann hast du schon mal 2 große Sachen hinter dir. Vielleicht bist du dann in eine so verknallt, dass die Sache sich schon erledigt hat mit den anderen. Kann ja sein. Dass du einer gegenüber sitzt und denkst, wow. Ja, aber Domian, die schreiben mir alles, sie haben mich lieb. Und wenn ich denen dann einen Korb gebe, was passiert dann? Dann werden die Schönen ein wenig weinen. So ist das im Leben. Und na gut, wahrscheinlich hast du recht. Oder es kann natürlich auch sein, ich will dich jetzt nicht irgendwie entmutigen, dass die dich ein bisschen an der Nase rumführen. Kann das auch sein? Nein, Domian, dadurch, dass ich beruflich sehr viel mit Menschen zu tun habe und auch Rhetorik studiert habe, ich denke, man kann an dem, wie einer was sagt, was einer sagt, schon ein gewisses Bild machen. Aber gefeit ist man natürlich nie vor den Dingen. Aber bei den dreien kann ich dir wirklich sagen, die gehören zu den wenigen Ausnahmen, wo ich in meinem Herzen spüre, da ist Offenheit vorhanden und Ehrlichkeit. Dein Wort in Gottes Ohr, so es ihn gibt. Also es führt gar kein Weg daran vorbei, du musst dich jetzt erstmal treffen mit den ersten beiden. Und bitte, wenn du dich mit den ersten beiden getroffen hast, melde dich nochmal bei mir. Ich möchte mit dir reden, ich möchte hören, wie es ausgegangen ist. Und dann beraten wir gemeinsam über die Russin, okay? Ja, Domian, das verspreche ich dir. Mail uns bitte und wir werden uns auf jeden Fall bei dir melden. Auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich herzlich. Und sehr gerne. Mach noch weiter so, das ist wirklich echt eine tolle Sendung und du hast mir auf jeden Fall ein Stückchen weitergeholfen. Ich hoffe, Paul. Also ich drücke die Daumen und wir hören uns wieder. Auf jeden Fall, Domian. Okay. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Der Paul ist völlig außer Rand und Band. Ganz jeck. Hier ist Magdalena. Magdalena ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Magdalena, was geht's bei dir? Ja, es war eigentlich ein Thema von gestern. Du konntest es nicht verhindern. Verhindern, ja. Mein jetzt war er ja schon Ex-Mann, ist letztes Jahr verstorben. Mhm. Am Alkohol. Am Alkohol. Und ich habe mit 60 habe ich Schlaganfall bekommen und so weiter und hab er nicht so richtig verkraftet. Und all diese Sachen haben mich halt seelisch und so weiter gequält. Und wie viele Jahre war er denn Alkoholiker? die letzten 6 Jahre so, dass es schlimmer geworden ist. Du glaubst, das hängt mit deinem Schlaganfall zusammen? Dadurch ist es halt noch krasser geworden. Das ist noch krass. Aber es hatte vorher schon ein bisschen angefangen. Ja, ich hatte seinen Vater gepflegt, der war demenzkrank und den habe ich gepflegt und bin zu ihm gezogen und auch das hat er nicht so gut verkraftet. Moment, du bist zu dem Schwiegervater gezogen? Ja, also mit ihm mit zusammen. Mit ihm zusammen. Aber das ist doch eine ganz tolle Leistung von dir und das hat er ja nicht verkraftet. Ja, aber das hat er mir dann speziell, wo das Trinken mehr wurde und so weiter, immer vorgehalten. Moment mal, er hat dir vorgehalten, dass du seinen Vater gepflegt hast? Ja, weil er wollte dieses Elend nicht so nahe erleben. Hatte er denn ein schlechtes Verhältnis zu dem Vater? Nein, gar nicht. Der Herr wollte nur das Elend nicht sehen? Der wollte das Elend nicht sehen und sein Vater wollte halt gerne zu Hause sterben, und wenn überhaupt. Und ich habe ihn dann... Moment mal, ich bin ja ganz fassungslos. Das war seine Argumentation, ich will das Elend von dem Papa nicht sehen? Ja, und hat auch in der Zeit, wo ich ihn dann, er ist ja dann verstorben und anschließend hat er eine Entziehungskur gemacht gehabt, aber gleich wieder angefangen zu trinken und so weiter. Wie hat er, wenn er das nicht sehen wollte, wie hat er sich denn da in der Wohnung verhalten? Ja, er ist ja noch zur Arbeit gegangen und ich war halt tagsüber mit dem, er war ja Schwerstpflegefall, ich musste ihn wickeln und so weiter. Mhm. Und er ist alle abends gekommen und ja. Also er hat sich gar nicht um seinen eigenen Vater gekümmert. So wie er halt musste. Ja. Wo ich gesagt habe, jetzt musste man mal helfen, ihn wickeln und so weiter, wo es dann ganz schlimm wurde. Und ja, und... Hat sich das nicht wütend gemacht auf deinen Mann? Oh ja, aber... Ich meine, es war ja sein Vater und du setzt dich da so für den alten Herrn ein und kriegst gar keine Anerkennung und keine Hilfe von deinem Mann. Das ist doch eigentlich schlimm. Ja, das war sehr schlimm und wie gesagt, ich hatte ja dann mit 60 den Schlaganfall und bin seitdem schwerst sehbehindert. Und auch seine Familie hat es mir nicht sozusagen gedankt. Ich war ja nachher da kurz am Bein, weil ich ja nicht mehr das konnte, was ich vorher alles konnte. Wie hat er sich denn jetzt in der letzten Zeit vor seinem Sterben dir gegenüber verhalten? Ja, da haben wir halt immer noch so telefonisch Kontakt. Ich musste mich letztendlich ja von ihm scheiden lassen, sonst hätte ich kein Geld bekommen. Ach so, ihr wart gar nicht mehr zusammen. Nee, zusammengelebt haben wir nicht mehr, aber halt Kontakt gehabt und so weiter. Und er hat mich auch 10 Tage vor seinem Tod hat er mich auch nochmal angerufen. Und was hat er gesagt? Ja, er hätte jetzt dieses geregelt und ob ich ihm nicht nochmal helfen könnte. Er müsste, ach, weiß ich was von Lohnsteuer da machen und so weiter, ob ich ihm das unterschreiben würde. Und ich hatte auch 2 Krebsoperationen hinter mir und solche Sachen. Da sind ja dann schlimme Dinge passiert in den letzten Jahren. Und sehr belastende Dinge. Wie hast du denn dann seinen Tod aufgefasst oder empfunden? Ja. Ich habe es erstmal nicht erfahren. Ich habe es durch eine Versicherung, die er noch auf mich abgeschlossen hatte, erfahren. Und er hat mir immer gesagt, ja, wärst du bei mir geblieben und so weiter, wärst du hier gewesen, wäre es nie so schlimm geworden. Und jetzt wäre es halt insgesamt 30 Jahre, dass wir verheiratet gewesen wären dieses Jahr, in den nächsten Tagen. Hat er das so gesagt, wenn du bei mir geblieben wärst, wäre es nicht so schlimm geworden? Ja, ich habe ihm halt die ganze Zeit immer noch wieder den Rücken freigehalten, ihm halt geholfen und Magdalena, gesagt, geh du ins Bett jetzt und hör auf zu trinken, du musst noch zur Arbeit. Und auch wenn das alles sehr tragisch ist, lass dir dadurch auch nicht nachträglich ein schlechtes Gewissen machen. So etwas sagt man niemals zu einem Angehörigen. Wenn du bei mir geblieben wärst, wäre es nicht so schlimm geworden. Damit belastet man den Angehörigen ungeheuerlich. Ich weiß das eigentlich, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nochmal letzter Hilferuf war, wo er mich da angerufen hat und irgendwie... Aber da hättest du ihn natürlich auch nicht mehr retten können. Da war er wahrscheinlich finalst erkrankt. Ja, ich weiß ja nie, ich werde auch wahrscheinlich nie erfahren, was letztendlich, wie schnell es gegangen ist. Und liebe Magdalena, du hörst gerade die Musik im Hintergrund. Das bedeutet, dass die Sendung vorbei ist. Das tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier nicht mehr weiterreden können. Ich bitte dich aber aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? Okay, Domian, bis gleich, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier mit Andreas Kümmert. Das hat leider nicht geklappt. Vielleicht klappt es morgen. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.